Elftes Kapitel, gelesen von Schalkmar. Nachdem ich dies alles von Danilka gehört hatte, fuhr Vanarva fort, begab ich mich zu Bisyukina zurück, um sie davon in Kenntnis zu setzen, und eine Stunde später, als ich nach Hause kam, waren alle Knochen schon fort. »Wo sind sie geblieben? Wo?« schrei ich. Und diese Dame, meine Frau Mama, antwortet, »Sei nicht böse, mein lieber Varnaschenka. Haben Sie mir schon so einen scheußlichen Namen gegeben, muss er jetzt auch noch so ekelhaft verdreht werden. Sei nicht böse, die Obrigkeit hat sie holen lassen. Was ist das wieder für ein Blödsinn?« schrei ich. »Von was für einer Obrigkeit quasselt ihr denn?« »Während du fort warst«, sagt sie, »kam der Diakon Abhilla ans Fenster und hat sie alle mitgenommen.« »Was sagen Sie dazu?« »Seit wann gehört der Diakon zur Obrigkeit?« »Ja, lieber«, sagt sie. »Wieso denn nicht? Er hat doch die Weine empfangen.« »Wie soll man mit solch einer Person reden?« Sie lachen. Ihnen kommt das komisch vor. Mir aber war gar nicht lächerlich zumute, als ich selber zu diesem Banditen hingehen musste. Jawohl, Abhilla nennt mich Feige und alle glauben es. Aber gestern habe ich bewiesen, dass ich kein Feigling bin. Geradewegs begab ich mich zu Abhilla. Als ich hinkam, schnarchte er bereits. Ich klopfte ans Fenster und rief, »Gebt mir meine Knochen heraus, Abhilla Andrejewitsch!« Es dauerte eine Weile, bis er wachte und sofort mit seinen Unverschämtheiten loslegte. »Was willst du denn mit den Knochen?« »Was soll dies familiäre Du? Seit wann sind wir so intim?« »Du bist ohne Knochen viel netter.« »Das geht euch gar nichts an, ob und wann ich netter bin.« »Im Gegenteil, das geht mich sogar sehr viel an. Ich bin eine geistliche Person.« »Aber ihr habt nicht das Recht, fremdes Eigentum fortzunehmen.« »Sind denn Totengebeine Eigentum? Du sollst erst mal kapieren, dass du solches Eigentum gar nicht besitzen darfst.« Daraufhin erwiderte ich ihm, dass der Diebstahl den geistlichen Personen doch wohl auch nicht gestattet sei. Er kenne wahrscheinlich die englischen Gesetze nicht. In England könne er dafür gehängt werden. Und was antwortet er mir? »Wenn du mir von allen Gesetzen verschwatzen willst, dann bedenke gefälligst, dass du dafür nach der Gendarmerie-Kanzlei gebracht werden kannst. Da schiebt man dich bis zum Gürtel ins Kellerloch und dann setzt es Rutenhebe mit 2 Bündel zugleich. Dann hast du dein England.« Und damit schmeißen sie sich wieder aufs Bett. Jetzt war mir alles klar. Ich ging sofort zu Bisyukins, um gleich alles Daria Nikolajewna zu erzählen, die ganz meiner Meinung war. Wie ich ja gestern meine Vermutungen über den Diakon Abhilla mitteilte, sagte sie sofort, »Natürlich ist er ein Spion. In ihrer gegenwärtigen gefährlichen Lage muss es ihre Hauptsorge sein, wieder in den Besitz der Knochen zu gelangen und sie dann aufs Allereifrigste zu Lehrzwecken auszunutzen. Abhilla kann sie jetzt bei Nacht noch nicht fortgeschafft haben, und wenn sie sich gleich zu ihm schleichen, so können sie sie wiederbekommen. Passen Sie nur auf, dass er sie nicht erwischt, sonst könnte er sie arg verhauen.« »Verhauen?« So meinte sie, weil sie die Gewohnheiten des Abhilla gut kennt, und fügte noch hinzu, »Lassen Sie sich aber nicht beirren. Nehmen Sie mein dickes, gemustertes Tuch und wickeln Sie es sich um den Hals. Auf den Kopf setzen Sie meine wattierte Winterkappe. Wenn er sie dann wirklich ertappt und zuschlägt, so sind sie geschützt und es tut ihnen nicht weh.« Ich legte alles an und zog los. So kam ich denn zum zweiten Mal in den Hof dieses Viehs. Der Hund schlug an, aber Daria Nikolajewna hatte auch das vorausgesehen und mir ein Stück Kuchen für den Köter mitgegeben. Ich fütterte ihn und ging weiter, bis ich vor mir einen Karren stehen sah. Ich stürzte auf ihn zu und richtig, da lagen sie alle drin. Alle meine Knochen. Sie machten sich natürlich gleich an die Arbeit. Versteht sich, ich nahm die Kappe vom Kopf, wickelte die Knochen hinein und raste im schnellsten Tempo davon. Und damit war die Geschichte zu Ende? Zu Ende? Nein, jetzt war sie erst in vollem Gange. Soll ich weitererzählen? Ich bitte darum. Ende des 11. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.